Erster, ich sah vier Wagen. Sie kamen zwischen zwei Bergen hervor. Die Berge waren aus Metall. Zweiter, der erste Wagen hatte rote Pferde. Der zweite Wagen hatte schwarze Pferde. Dritter, der dritte Wagen hatte weiße Pferde. Der vierte Wagen hatte gefleckte Pferde. Vierter, ich fragte den Engel, was bedeuten diese Wagen, mein Herr? Fünfter, der Engel sagte, das sind die vier Winde vom Himmel. Sie kommen vom Herrn der Welt. Sechster, die schwarzen Pferde laufen nach Norden. Die weißen Pferde laufen hinterher. Die gefleckten Pferde laufen nach Süden. Siebter, die roten Pferde wollten auch loslaufen. Gott sagte, geht überall auf der Erde umher. Und sie taten es. Achter, dann rief er mich. Er sagte, die Pferde im Norden machen meinen Geist ruhig. Neunter, Gott sprach wieder zu mir. Zehnter, nimm Geschenke von Heldai, Tobia und Jedaja an. Sie kommen aus Babel. Geh zum Haus von Josia. Elfter, nimm Silber und Gold. Mach Kronen daraus. Setze sie Serubabel und Josua auf den Kopf. Josua ist der Sohn von Josadak. Zwölfter, sagt zu ihnen, Gott sagt das. Hier ist ein Mann. Sein Name ist Zweig. Er wird den Tempel bauen. Dreizehnter, er baut den Tempel. Er hat große Ehre. Er sitzt auf seinem Thron und regiert. Ein Priester ist bei ihm. Sie haben Frieden. Vierzehnter, die Kronen bleiben im Tempel. Sie erinnern an Heldai, Tobia, Jedaja und Josia. Fünfzehnte, Menschen von weit weg kommen. Sie helfen beim Bau vom Tempel. Dann wisst ihr, Gott hat mich geschickt. Hört auf Gott.